haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Vorleser, erster Teil. Normalerweise meide ich Bibliotheken, da ich mir schnell einen Bücherwurm auflese, was oft mit Komplikationen verbunden ist. Diesmal aber war der Bücherwurm männlich, hieß Niklaus Zinsli und war ein Klient. Zwei gute Gründe, die Bibliothek für einmal nicht zu meiden. Ich bin Vorleser von Beruf. Mir brauchen Sie nichts vorzulesen. Sie dürfen mir meinen Vorschuss schweigend überreichen. Als Vorleser verdiene ich nicht viel. Die Leute schauen lieber Fernsehen, als sich aus der Weltliteratur vorlesen zu lassen. Vielleicht sollten Sie sich weiterbilden und aus dem Fernsehen vorlesen. Wenn es so weitergeht, bleibt mir nichts anderes übrig. Meine Kunden sterben mir weg wie die Fliegen. Die Grippewelle macht auch vor den Seeschwachen nicht Halt. Zwei meiner Kundinnen sind ermordet worden. Und ich soll jetzt den Killer finden, ehe auch noch ihre anderen Kundinnen meuchelt. Ich glaube nicht an einen Zufall. Die Polizei auch nicht. Die werden früher oder später darauf kommen, dass es zwischen den beiden Frauen eine Verbindung gibt. Und die heißt Niklaus Zinsli. Haben Sie den beiden aus dem gleichen Buch vorgelesen? Sehen Sie den Mann da drüben? Den mit der langen Nase und den gefärbten Haaren? Das ist auch ein Vorleser. Ein Konkurrent. Er liest Klassiker. Ich lese erotische Geschichten. Und das erfreut das Herz der älteren Damen. Erotik sollte nicht ausschließlich für die jungen Menschen reserviert sein. Was schauen Sie mich dabei so an? Es gibt auch Vorleserinnen. Ich könnte Ihnen eine Studentin vermitteln. Danke, aber ich schaue lieber fern. Da ziehen sich die Studentinnen von alleine aus. Suchen Sie nach dem Mörder meiner Kundinnen. Er zeigte auf zwei dicke Bücher und sagte, dass er einige neue erotische Stellen suche. Und ich wünschte ihm viel Glück dabei. Im Polizeipräsidium traf ich ebenfalls auf eine Vorleserin. Hautbräunungsanlage 8 Buchstaben. Französischer Märchenriese 4 Buchstaben. Trinkgefäß 5 Buchstaben. Römischer Gott des Meeres 6 Buchstaben. Grautier 4 Buchstaben. Da schau her, den Esel gibt es auch noch. Sie stören unsere Konzentration, Maloney. Wieso? Möchten Sie zusammen als Duo großes Schwedenrätsel auftreten? Ich bin in Ausbildung. So ist es, Maloney, eine Polizeiaspirantin. Anstatt sich im Dienst erschießen zu lassen, hilft sie mir, mich auf die Blindkreuzworträtselwettbewerbe vorzubereiten. Und wer darf Ihnen die Augen ausstechen? Das ist wie ein Blindschachturnier. Mir werden die Augen verbunden und ich muss mir das Rätselschema genau einprägen. Verkehrshemmung. Ich bin nicht gehemmt. 4 Buchstaben. Schnellfahrer, 5 Buchstaben. Und was ist mit den Antworten? Wer die Fragen lange genug wiederholt, dem werden die Antworten automatisch einfallen. Aber so etwas verstehen Sie nicht, Maloney. Bei Ihnen weiß die rechte Gehirnhälfte nicht, was die linke tut. Immerhin weiß sie, dass eine zweite Gehirnhälfte vorhanden ist, was man bei gewissen Beamten nur vermuten kann. Berufliche Arbeit, 6 Buchstaben. Apropos, zwei ältere Damen wurden ermordet. Was sagt die Polizei dazu? Üble Sache, Maloney. Wahrscheinlich Raubmorde. Und jetzt möchte ich mich in aller Ruhe konzentrieren. Kommen Sie mit, Frau Zucker, wir gehen nach nebenan. Ich kann Sie dort auch gleich in die schwierige Kunst der Leibesvisitation einführen. Und ich kann Sie in die leichte Kunst der Ohrfeige einführen. Aber ich bitte Sie, Frau Zucker. Langjährige Beamte haben laut Dienstreglement die Befugnis, sich ab und zu einen Scherz zu erlauben. Er lächelte säuerlich und Frau Zucker folgte ihm mit gebührendem Abstand ins Nebenzimmer. Ich fuhr zurück in mein Büro und traf auf eine mit Gold geschmückte Dame. Sie müssen mitkommen. Die Lesung beginnt in einer Stunde. Danke, danke, aber ich gehe nicht an Lesungen. Der Anblick von Dichtern ist mir zuwider. Die Lesung findet in meiner Wohnung statt und ich fürchte um mein Leben. Wieso? Liest ein Literaturkritiker aus seinem gesammelten Müll vor? Niklaus Zinsli heißt der Mann. Er ist Vorleser und Massenmörder. Der Name kommt mir bekannt vor. Sind Sie eine seiner Kundinnen? Eine, die noch lebt. Aber er wird auch mich töten. Die Polizei glaubt mir nicht. Denen ist es egal, wenn Frauen um ihr Leben bangen. Und ich soll mit ihnen bangen. Sie verstecken sich in meiner Wohnung und schreiten ein, wenn Zinsli mich umbringen will. Da mir Zinsli keinen Vorschuss gab und ich befürchtete, dass er auch eine allfällige Rechnung nicht begleichen konnte, sagte ich zu und bot Frau Diethelm meine Dienste an. Ihre Wohnung war teuer möbliert und der Kaffee nicht übel. Als nach 2 Stunden Zinsli noch immer nicht erschienen war, verlangte Frau Diethelm Unmögliches von mir. Ich brauche das. Jetzt sofort. Also gut, aber nur ein paar Seiten. Los, lesen Sie. Seine strammen Schenkel berührten ihre Hüfte, als er den Cognac einschenkte. Ihre Hände begannen zu zittern und ihr Busen erbebte vor Leidenschaft. Sie spürte einen animalischen Hauch in ihrem Nacken, als der Fremde langsam ihr Kleid öffnete. Das ist ja grauenhaft! Ich weigere mich, weiterzulesen. Dann hören Sie auf und setzen sich zu mir. Das werde ich nicht tun. Dann ziehen Sie wenigstens Ihr Hemd aus, damit etwas Stimmung aufkommt. Ich flüchtete aus der Wohnung. Ich nahm 3 Treppenstufen gleichzeitig und war so in Schwung, dass ich den Ausgang verpasste und im Keller landete. Ein Hindernis stellte sich mir in den Weg und ich stolperte und stürzte. Als ich mir das Hindernis genauer anschaute, stellte ich fest, dass es sich um meinen Klienten handelte. Mein Klient war mit einem Metallrohr erschlagen worden. Das Rohr wurde nach Fingerabdrücken untersucht, doch es fanden sich keine. Während ich mich im Keller umschaute, hatte die Polizei Wichtigeres zu tun. Englisches Bier 3 Buchstaben, Schriftsteller 4 Buchstaben, Niederschlag 6 Buchstaben, Schwermetall 7 Buchstaben. Apropos Schwermetall, vielleicht sollten wir uns darum kümmern, wie Zinsli in den Keller kam. Was hatte er hier unten verloren? Das ist völlig uninteressant, Maloney. Der Mann ist tot, die Tatwaffe ist gesichert und alles andere ergibt sich von selber. Ich muss üben, Maloney, stören Sie uns nicht bei der Arbeit. Japanische Stadt, 5 Buchstaben. Unfähiger Beamter, sitzt gern auf seinen 4 Buchstaben. Jetzt reicht es, Maloney! Ich fahre zurück ins Präsidium. Frau Zucker, Sie bleiben hier und befragen die Hausbewohner. Soll ich Sie nach der japanischen Stadt mit 5 Buchstaben befragen? Wenn das zur Lösung des Falles beiträgt, meinetwegen. Spätestens in 2 Stunden erwarte ich Sie frisch geduscht zurück im Präsidium. Wenn es zur Lösung des Falles beiträgt, werde ich auch die Haare waschen. Tun Sie das! Und Sie behindern Frau Zucker nicht bei den Ermittlungen, Maloney! Er ging und Frau Zucker kniete nieder und zeigte auf eine Metalltruhe, die in einem offenen Kellerabteil stand. Sehen Sie die Schleifspuren? Jemand hat diese Truhe bewegt. Interessant. Was aber könnte das mit dem Tod von Herrn Zinsli zu tun haben? In seiner Hand wurden Rostpartikel gefunden. Sie glauben, dass er die Truhe verschoben hat? Vielleicht ist in dieser Truhe etwas Wertvolles. Dagegen spricht das offene Kellerabteil. Und wenn Zinsli das Abteil öffnete? Womit? Mit einem Stück Draht, einem nachgemachten Schlüssel, was weiß ich. Wir sollten die Truhe öffnen. Ich nickte und gemeinsam versuchten wir, den schweren Deckel zu heben. Es dauerte ein paar Minuten, bis wir es geschafft hatten. Der Mief aus Jahrzehnten wehte uns entgegen und Frau Zucker wandte sich ab und übergab sich. Mir wurde auch ein wenig schwindlig, obwohl in der Truhe nur das Skelett einer Ratte lag. 2 Stunden später saß ich in der Bibliothek und sprach den Vorleser mit der langen Nacken. Zinsli war kein Konkurrent. Wir hatten unterschiedliche Vorstellungen über unseren Beruf. Er las den Damen erotische Geschichten vor. Und Sie? Zinsli war ein Charmeur. Leider hatte er keinen Geschmack. Ich kenne mich aus und ich suche mir auch meine Kundinnen aus. Ich bevorzuge alleinstehende Damen mit Haustieren. Sind die großzügiger als alleinstehende Damen ohne Haustiere? Was sagen wir es so? Sie sind weniger nervenaufreibend. Zinslis Kundinnen wurden manchmal aufdringlich. Wie ist das bei Ihnen? Och, es kommt ab und zu vor, dass mir eine auf den Schoß springt. Sind die Damen noch so vital? Die Damen sind in der Regel abwesend. Nicht aber die Haustiere. Sie lesen den Haustieren vor. Kultur sollte nicht uns Menschen vorbehalten bleiben. Und was lesen Sie den Tieren vor? Da kommt es unterschiedliche Sachen. Manche Katzen bevorzugen Mäusegeschichten. Andere mögen Krimis. Hunde sind mit wenig zufrieden. Besonders anspruchsvoll sind Goldfische. Sie lesen auch vor dem Aquarium. Ja, die Fische beobachten meine Lippenbewegungen. Als ich aus Moby Dick vorlas, herrschte im Aquarium von Frau Tschuti große Aufregung. So, und jetzt muss ich gehen. Ein Wellensittich. Ich werde ihm aus einem Fliegerroman vorlesen. In meinem Büro überlegte ich mir, ob ich den Beruf wechseln sollte und fremden Telefonapparaten erotische Faxgeschichten vorlesen sollte. Nachdem ich mich mit einem Glas Bourbon betäubt hatte, klopfte es und Frau Zucker betrat mein Büro. Ich habe die Hausbewohner befragt und bin auf interessante Neuigkeiten gestoßen. Und weshalb kommen Sie damit zu mir? Sie könnten die Neuigkeiten als Kreuzworträtsel tarnen und damit auf dem Polizeipräsidium viel Applaus ernten. Sie waren bei Frau Diethelm, bevor Sie die Leiche Zinslis entdeckten. Das bestreite ich nicht. Ich glaube zu wissen, was sich im Keller zugetragen hat. Sie scheinen intelligent und voller Tatendrang zu sein. Leider haben Sie dafür den falschen Beruf gewählt. Wenn ich Polizeichefin bin, wird sich einiges ändern. Viel Vergnügen beim Absitzen Ihrer Dienstjahre. Da liege ich meine Jahre lieber unter meinem Schreibtisch ab. Zinsli wurde in den Keller gelockt. Von einer Eisentruhe. Die Eisentruhe war nur ein Vorwand. Jemand bat ihn, die Truhe zu verschieben. Und schlug ihn dann mit einem Eisenrohr nieder. Genau. Wissen Sie, wem das Kellerabteil gehört, in dem die Truhe steht? Lassen Sie mich raten. Es gehört weder Ihnen noch mir, sondern Frau Diethelm. Genau so ist es. Weshalb sollte sie Zinsli umbringen? Auch das werde ich herauskriegen. Verlassen Sie sich drauf. Und was mache ich in der Zwischenzeit? Ich habe nichts dagegen, wenn Sie sich in meine Ermittlungen einmischen. Haben Sie heute Nacht schon etwas vor? In der Nacht ermittle ich in eigener Sache. Suchen Sie nach dem Sinn des Lebens oder nach einem Mann, der solche Fragen überflüssig macht? Ich habe eine Vorliebe für Verbrecher. Nicht schlecht für eine Polizeiaspirantin. Mein Motto lautet, zuerst verführen, dann überführen und schließlich abführen. Manchmal schreiben mir die Jungs aus dem Knast Liebesbriefe. Sie stand auf, hauchte mir einen Kuss zu und verschwand. Wieder einmal fragte ich mich, ob in meinem Leben immer alles richtig gelaufen war. Als Verbrecher hätte ich bei ihr punkten können, wenigstens für eine Nacht. Als Meloni blieb mir nichts anderes übrig, als ihr hilfreich zur Seite zu stehen. Frau Diethelm zeigte sich nicht sehr erfreut über meinen Besuch. Sie bot mir keinen Kaffee an und gab mir auch nichts von dem Kuchen, den sie in Rekordzeit verschlang. Nach einem vornehmen Rülpser setzte sie sich und bot mir einen wackeligen Stuhl als Sitzgelegenheit an. Sie sind vor mir weggerannt. Das verzeihe ich Ihnen nie. Ich kam sozusagen vom Regen in die Traufe. Es ist mir unbegreiflich, weshalb Herr Zinsli im Keller ermordet wurde. Glauben Sie, dass ihm jemand gefolgt ist? Es spricht einiges dafür, dass der Mörder hier im Haus zu finden ist. Hier im Haus? Ja, glauben Sie, dass ich in Gefahr bin? Wenn Sie damit die Polizei meinen, würde ich zustimmen. Ich habe Herrn Zinsli nicht gesehen. Ich war hier in der Wohnung. Sie sind mein Zeuge. Zinsli wurde zwischen 13 und 15 Uhr ermordet. Ich kam um 14.15 Uhr zu Ihnen. Sie hatten genug Zeit, um vom Keller in mein Büro zu gelangen. Das ist ja lächerlich. Weshalb sollte ich Zinsli umbringen? Vielleicht, weil er sie verdächtigte, die beiden anderen Frauen auf dem Gewissen zu haben. Noch zwei Morde. Das ist allerhand. Sie stand auf, ging zur Wohnungstüre, öffnete sie und wies mich an, ihre Wohnung umgehend zu verlassen. Eine Stunde später stand ich in einer anderen Wohnung und hörte einem Mann zu, der zwei Katzen aus einem Buch vorlas. Der Mäuserich eilte zu seiner Maus und sagte ihr, sie solle den Eingang verbarrikadieren. Derweil schärfte die Katze ihre Krallen. Die Maus stand vor dem Spiegel und schminkte sich, als die Katze sich langsam von hinten näherte. Hört sich nach hart verdientem Geld an. Ja, diese Katzen sind mit nichts zufrieden. Das sind kulturlose Wesen. Frauchen ist in der Oper und ich soll den beiden Schreihälsen Literatur vermitteln. Gerade hochstehend scheint mir der Text nicht zu sein. Ist er auch nicht. Ich habe ihn selber geschrieben. Bei den meisten Katzen kommt er gut an. Könnten Sie für mich einen ähnlich schlechten Text schreiben? Oh, so schlecht ist er auch wieder nicht. Sie könnten einer Dame vorlesen. Und danach ende ich wie Zinsli. Nein, danke. Eine der Katzen sprang auf Juckers Schoß und biss ihm in den Finger. Die andere Katze strich um meine Beine. Jucker stand entnervt auf und fragte nach dem Text, den er mir abliefern sollte. Er machte sich sofort daran. Am nächsten Morgen ging ich ins Polizeipräsidium. Männer, Kurzname, drei Buchstaben. Erfolgloser Privatdetektiv, sieben Buchstaben. Überflüssige Behörde, ebenfalls sieben Buchstaben. Jetzt reicht, Maloney. Sind wieder über eine Leiche gestolpert? Oder wurde eine ihrer Klientinnen in eine psychiatrische Klinik eingewiesen? Weder noch. Ich bin drauf und dran, drei Morde aufzuklären. Jetzt übertreiben Sie aber, Maloney. Frau Zucker glaubt auch, drei Morde aufklären zu können. Es wären dann schon sechs. So viele Mordopfer gibt es gar nicht in dieser Stadt. Wir meinen die gleichen Opfer. Ich habe mit den Nachbarn der beiden Frauen gesprochen, die gewaltsam ums Leben kamen. Das ist schön und gut, aber die Kollegen haben das bereits vor Ihnen getan. Aber Sie haben die falschen Fragen gestellt. Frau Zucker, Sie sind Polizeiaspirantin. Den Kurs, was für Fragen stelle ich Zeugen, haben Sie noch gar nicht besucht. Vielleicht ist sie von Natur aus intelligenter, als das Dienstreglement erlaubt. Alles nur Sprüche, Maloney. Damit können Sie Ihren Klienten imponieren, aber nicht einem erstklassigen Beamten. In beiden Häusern wurde vor bzw. nach der Tat eine Frau mit Hut im Treppenhaus gesehen. Meine Frau trägt auch ab und zu einen Hut. Muss ich sie deswegen verhaften? Entscheidend ist, dass eine Frau gesehen wurde. So ist es. Und wir wissen auch, welche Frau. Stecken Sie etwa mit Frau Zucker unter einer Decke, Maloney? Wie viel hat Ihnen dieser Detektiv für eine Nacht bezahlt, Frau Zucker? Ich bin nicht bestechlich. Und sie steht auf Verbrecher. Das kann ich gut verstehen. Im Gegensatz zu Privatdetektiven leisten Verbrecher immerhin etwas. Destruktiv zwar, aber immerhin. Abkürzung für Straße. Drei Buchstaben. Schleichweg. Aber das ist so lang. Strr. Was denn? Sie können Fremdsprachen? War das Russisch? Am Nachmittag kaufte ich mir ein Buch mit dem schönen Titel Guide to Lockpicking. Viele Zeichnungen halfen mir dabei, einen Weg zu finden, um in Frau Diethelms Wohnung einzudringen. Ich versteckte mich in einem Schrank und wartete. Frau Diethelm kam und wenig später Jucker. Dieser bot Frau Diethelm an, ihr eine Geschichte zu erzählen. Ich bin soweit. Bitte lesen Sie nicht allzu schnell, damit ich genug Zeit habe, mir in meiner Fantasie alles schön auszumalen. Es war einmal... Ein Märchen! Die Geschichte einer späten Liebe. Das klingt schon besser. Kommt darin ein junger Mann vor? Das wäre anregender für die Fantasie. Allerdings, er ist Vorleser. Seine Kundinnen fliegen auf ihn. Er liest ihnen erotische Geschichten vor. Eine der Damen verliebt sich unsterblich in den Vorleser und beginnt damit, die Konkurrentinnen zu beseitigen. Sie bringt zwei Frauen um. Schweigen Sie! Diese Geschichte gefällt mir ganz und gar nicht. Ja, sie geht aber noch weiter. Der Vorleser will nämlich nichts von der Dame wissen und sagt ihr das auch. Da muss auch er dran glauben. Jetzt reicht es. Sie sind ein Agent, ein Verräter. Sie sind des Todes. Helfen Sie mir, Maloney. Sie hat ein Messer. Das Schloss klemmt. Es ist eingeschnappt. Und Frau Diethelm ist übergeschnappt. Ich werde euch beide töten. Es wird wie Notwehr aussehen. Zwei Männer, die eine ältere Dame belästigen und berauben wollten. Jetzt reicht es. Lassen Sie die Vase in Ruhe. Aua! Was ist los, Jucker? Leben Sie noch? Einen Scheißberuf haben Sie, Maloney. Da bleibe ich lieber Vorleser und lasse mich von Katzen und Hunden nerven. Sperren Sie endlich den Schrank auf! Ich kriege keine Luft mehr! Ich muss mich zuerst sammeln. Das dauert ein paar Minuten. Ich hörte ihn ein- und ausatmen und dann hörte ich lange nichts mehr. Es wurde immer stickiger in dem Schrank. Als mich Jucker befreite, erschien auch schon die Polizei. Frau Diethelm wachte aus der Bewusstlosigkeit auf und griff mit dem Messer einen Polizisten an. Das hätte sie besser nicht getan. Mit gebrochenem Arm gestand sie schließlich die Morde. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Vorleser, Ritter und letzter Teil.